Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als X-Fahr-Tobi, und ich habe mal wieder das Vergnügen, mich mit Dirk Schatz, MDL, zu unterhalten. Hallo Dirk. Hallo Tobi. Wir unterhalten uns jetzt mal eben über so eine Sache mit V-Leuten. Die bekommen ja Geld, das ist ja gut, da werden ja Verbrechen aufgeklärt und es geht um 1,2 Millionen. Du hast das Wort. Ja, V-Leute sind gut. Also das muss man natürlich auch mal wieder wie immer differenziert betrachten. V-Leute können hilfreich sein, keine Frage, und in gewissen Bereichen, wie zum Beispiel der organisierten Kriminalität, unter ganz gewissen gesetzlichen oder auch restriktiven Voraussetzungen, halte ich den Einsatz durchaus grundsätzlich für gerechtfertigt. Nur diese gesetzlichen Voraussetzungen, die ich mir vorstelle, die liegen halt momentan einfach nicht vor. Es gibt kein V-Leute-Gesetz, es gibt auch sonst keine gesetzlichen Grundlagen. Das Einzige, was es gibt, sind natürlich die Ermächtigungsgrundlagen, also dass V-Leute eingesetzt werden dürfen, die gibt es natürlich. Das nennt man eine Ermächtigungsgrundlage. Genau, okay. Richtig. Also die Tatsache, dass sie eingesetzt werden dürfen, die gibt es natürlich, ansonsten würden sie nicht eingesetzt werden. Aber zum Beispiel eben die Frage danach, wie werden sie eingesetzt? Wer wird überhaupt V-Mann? Was kriegen die dafür? Was ist eigentlich ein V-Mann? Also eine V-Person, das muss man vielleicht auch mal sagen, das ist eben kein Polizeibeamter, sondern das sind halt eben ganz normale Menschen, die in der Regel selbst kriminell sind. Darauf schließe ich, dass Polizeibeamte keine normalen Menschen sind. Entschuldigung, ich musste jetzt gerade. Okay. Also es sind halt im Prinzip Bürger, halt so, die jetzt auch keine spezielle Ausbildung oder sonst irgendwas haben. Sondern wirklich nur Bürger, die werden halt von der Polizei oder dem Verfassungsschutz, je nachdem für wen sie gerade tätig sind, angeworben. Um halt oder dort, bieten sich wahrscheinlich auch an. Oder bieten sich teilweise auch an, aber in der Regel werden die angeworben. Also das ist also schon der Normalfall. Und machen dort halt dann wirklich, ja, ich sag mal so in Anführungsstrichen, Spionagetätigkeiten. Also die spitzeln halt für die Polizei gegen Geld in ihren Kreisen, sind in der Regel selbst kriminell und meistens auch vorbestraft tatsächlich schon. Ja. Also von daher... Da haben wir ja schon entscheidende Schlüssel. Das sind Menschen, die in der Regel, man kann das nicht pauschal sagen, die in der Regel vorbestraft sind. Ja, in aller Regel. Also man kann es nicht pauschal sagen. Natürlich sind das nicht alle, keine Frage. Aber es gab Untersuchungen, zum Beispiel bei Hessen, wo tatsächlich rauskam, ich glaube 73% aller Vertrauenspersonen der Polizei waren tatsächlich vorbestraft. Aha, V-Leute steht also für Vertrauenspersonen. Ja, Vertrauenspersonen oder das ist halt so im Prinzip das Gleiche. Es wird jetzt immer unterschieden. Manchmal, also ich glaube, mal im Innenausschuss diese nette Sitzung, das sind ja gar keine V-Leute, das sind ja V-Personen, die bei der Polizei eingesetzt werden. Das ist aber letztlich alles dasselbe. Das darf man halt nicht vergessen. V-Personen, V-Leute, völlig egal, ob für den Verfassungsschutz oder für die Polizei. Die Arbeitsweise ist dieselbe. Da gibt es also keinen Unterschied. Die beschaffen Informationen für Geld mit denselben Arbeitsmitteln. Also es sind halt andere gesetzliche Grundlagen, es ist ein anderer Auftraggeber, aber ich wollte darauf hinaus, dass die Vertrauenswürdigkeit zumindest mal in Frage gestellt werden muss, wenn man an dem Beispiel Hessen, da hast du ja dann gleich Zahlen präsentiert, von 73% spricht, dann ist das ja schon mal durchaus eine Hausnummer. Und dann ist die Vertrauensfrage zu stellen, zum einen, und zum anderen darf man aber nicht vergessen, dass ja dann immer noch logischerweise 27% überbleiben, die nicht vorbestraft sind. Aber es ist sicherlich. Ja, wobei man aber gucken muss, nicht vorbestraft heißt ja nicht, dass sie keine Straftaten begangen haben. Ne? Vorbestraft ist man ja erst ab einer gewissen Strafe. Also sprich, man kann auch schon mal verurteilt worden sein wegen einer Straftat, ist aber nicht vorbestraft. Also von daher, das darf man nicht vergessen. Und das wusste ich auch noch nicht. Ja, ja, also nicht vorbestraft sein heißt nicht, also man ist erst, also vorbestraft im eigentlichen Sinne gilt man erst ab einer gewissen Grenze, sag ich mal, der Strafe. Ah, okay. Und ich sag mal jetzt auch eine kleine Straftat oder meinetwegen jetzt als Jugendlicher zum Beispiel, ich kriege dann, weiß ich, dann 2 Monate Sozialarbeit, das ist dann keine Vorstrafe in dem Sinne. Ah, okay. Ja, also von daher, das darf man dann nicht vergessen. Also vorbestraft, das heißt, da sind dann noch einige bei, die dann trotzdem kriminell sein können. Ja. Jetzt geht es ja bei der ganzen Frage um ein konkretes Beispiel. Da ging es ja Fußball, um den Fußball ringsrum. Und da ist eben diese Zahl 1,2 Millionen Euro gefallen. Genau. Warum ist das denn jetzt dann hier gerade besonders fragwürdig? Ja, wobei jetzt aber das nicht mehr im Fußball war. Also die Anfrage, die ich gestellt habe, die bezog sich jetzt nicht nur auf den Fußball, sondern auf die V-Leute der Polizei Nordrhein-Westfalen. Ah, ja, jetzt hab ich was durcheinander geworfen mit dem Dietmar, ne? Mit dem, genau, das war halt vorher mit der Frage. Okay, mit dem Frank. Der hat ich schneide das raus. Ich stelle die Frage nochmal. Okay. Nein, ich schneide es nicht raus. 1,2 Millionen Euro, bitteschön, Dirk. Also das war halt ich habe halt die Frage gestellt, wie viel hat die Polizei in dem Zeitraum 2007 bis 2012, wobei 2012 die Zahlen lagen noch nicht vor, deswegen nur bis 2011 die Zahlen, die jetzt vorliegen, ausgegeben für V-Leute an Honoraren. Dann kam halt raus, ungefähr 1,2 Millionen Euro wurden ausgegeben. Bei wie vielen V-Leuten? Ja, das ist das Problem, das weiß ich eben nicht. Das hat die Landesregierung nicht gesagt. Es könnte einer sein, es können auch 1000 sein. Ja, theoretisch, das kann ich halt nicht genau sagen. Wenn es der eine wäre, wäre ich gerne der V-Mann, trotz Vorstrafe. Richtig, ja. Und das ist eben auch genau das Problem. Ich weiß halt nicht genau, wie viele es waren. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Motivationslage für V-Leute, eben dann Informationen zu liefern, nicht gerade gering. Mhm. Zum einen, weil es halt Geld gibt. Aber es gibt eben nicht nur Geld. Häufig ist es leider auch so, dass es andere Bezahlungsmöglichkeiten gibt. Zum Beispiel ist es dann so, dass V-Leuten dann in ihrem eigenen Strafverfahren entgegengekommen wird, dass sie dann zum Beispiel halt weniger bezahlen oder nicht weniger bezahlen, sondern weniger Strafe kriegen oder vielleicht sogar komplett das Strafverfahren eingestellt wird. Bei Ausländern kann es vorkommen, dass ihnen dann die Aufenthaltsbewilligung verlängert wird zum Beispiel als Entgegenkommen. Okay. Das sind alles dann auch noch Zahlungsmöglichkeiten, Anführungsstrichen, die es für V-Leute gibt. Dementsprechend ist natürlich dann die Motivation hoch, aber teilweise auch der Druck. Also wenn ich zum Beispiel einmal für die Polizei arbeite, dann bin ich auch, sag ich mal, so ein bisschen, ja, verpflichtet auch was zu liefern. Dann fühle ich mich genauso nach dem Motto, ja, wenn ich jetzt nicht bald was liefere, dann lassen die mich sowieso fallen. Das erinnert mich an ein Thema, was wir auch schon mal gemeinsam hatten. Jetzt schweife ich gerade zwar ein bisschen ab, aber bei der Steuer-CD hatten wir auch was mit Motivation, eine Straftat zu begehen. Ne? Du ja, erinnerst ungefähr. Dich vielleicht dumpf, ja? Genau, richtig, ja. Ja, geht vielleicht ungefähr in die gleiche Richtung, wobei es natürlich doch schon ein bisschen was anderes ist. Ein anderes Thema, vollkommen klar, aber es geht darum, Straftaten begehen im Zweifel. Genau, und da ist natürlich dann das Problem, dass man wirklich dann auch so einen Druck hat. Wenn wir jetzt meinetwegen mal jemanden nehmen, ja, so nach dem Motto, wenn ich jetzt nichts liefere, dann bin ich halt raus. Und dann ist halt die Motivation, vielleicht Straftaten oder irgendwelche Vorfälle zu erfinden oder vielleicht sogar selber zu forcieren. Also sprich, nehmen wir jetzt mal den Bereich Fußball, weil da ja die erste Anfrage eben darauf abzielte, dass ich dann sage, ja, ich stifte meine Gruppe dazu an, mich mal mit einer anderen Gruppe zu treffen und mal ein bisschen dann eine kleine Schlägerei zu machen. Und dann kann ich diesen Vorfall der Polizei melden. Dann habe ich ja meine Bringschuld erfüllt. Genau, der ohne mich aber gar nicht stattgefunden hätte. Ja. Dann würde ich dich bitten, noch mal eben kurz zusammenzufassen. Einmal, was ist denn der Vorwurf an sich und was ist die Forderung der Piraten? Also der Vorwurf ist ganz einfach, zunächst mal, dass ich sage, V-Leute sind grundsätzlich nicht per se falsch. Sie haben eine gewisse Berechtigung, sie erleichtern auch vieles. Aber aufgrund der Schwere des Eingriffes, man muss auch immer unterscheiden, natürlich dann einmal zwischen der Gefahrenabwehr und der Strafverfolgung, aber V-Leute halte ich für ein sehr, sehr striktes Mittel und ein sehr tiefgreifendes Mittel, das in die Grundrechte eingreift. Deswegen sage ich, dass sie halt nicht so eingesetzt oder nicht so lasch eingesetzt werden dürfen, wie sie es teilweise jetzt momentan werden. Da müssen wir halt gucken, dass wir dann den Polizeibehörden andere Möglichkeiten geben, zum Beispiel auch im Bereich des Personals. Das heißt, ihr würdet gerne die Kontrollmöglichkeit erhöhen, was da im Hintergrund passiert. Ja, gut, das ist eine andere Frage. Kontrollmöglichkeiten, also ich hätte gerne, dass die V-Leute nicht so eingesetzt werden, wie sie es momentan werden, sondern wirklich nur in ganz speziellen Bereichen, zum Beispiel im Bereich der organisierten Kriminalität. Beim Fußball also zum Beispiel nicht mehr. Genau, richtig. Beim Fußball also zum Beispiel nicht mehr. Wenn man jetzt aber sagt, ja, ich bin nicht deiner Meinung, wir brauchen V-Leute, wir wollen sie auch dann bei solchen Sachen einsetzen, dann zumindest sage ich ganz klar, ist die Forderung der Piraten okay, dann aber nur unter ganz besonderen restriktiven gesetzlichen Voraussetzungen und auch auf einer ganz klaren gesetzlichen Grundlage, die jetzt halt momentan nicht vorliegt. Also wir müssen ein Gesetz schaffen, wo wirklich dann geregelt ist, wie das Verfahren der V-Leute abläuft. Ja? Weil wir haben wirklich das Problem momentan, dass es nur Ermächtigungsgrundlagen gibt, aber die eigentliche Entscheidung darüber, über das ganze V-Leute-Wesen, trifft die Regierung. Darüber hat dann der Gesetzgeber momentan keine Kontrolle mehr. Also wir Piraten, damit ihr 20 Leute in der Fraktion, seid jetzt ja nicht gerade in der Mehrheit im Parlament. Deswegen wird es euch schwer fallen, einen Gesetzesentwurf durchzubringen. Was könnt ihr denn überhaupt dann in der Sache oder in allen Sachen dann eigentlich tun? Außer zu fragen und es anzufangen und öffentlich zu machen. Ja. Öffentlich machen wir ja gerade hier. Das ist ein kleiner Teil und das versuchen wir an vielen Stellen. Also, du bist ja damit auch sehr erfolgreich gewesen. Du hast in der Presse gestanden genau mit dem Thema. Das scheint die Öffentlichkeit auch zu interessieren. Also zum einen verfolgen wir das Ziel und zum anderen sind wir natürlich auch froh, wenn wir Piraten erwähnt werden, denn wenn wir erwähnt werden, haben wir auch Möglichkeiten, vom Bürger wahrgenommen zu werden. Richtig. Was ist denn der nächste Schritt? Ja, also der nächste Schritt ist halt erstmal jetzt gucken, dass wir wirklich dann schauen, mit anderen Parteien mal reden, eventuell, wo da noch Möglichkeiten sind, eventuell ein Gesetz zu schaffen. Die Chancen sehe ich derzeit eher schlecht. deswegen haben wir eigentlich jetzt auch momentan keine andere Möglichkeit, als eben die Öffentlichkeit zu informieren und die Regierung so ein bisschen unter Druck zu setzen. Halt mit Anfragen über die Öffentlichkeitsarbeit, um dann halt wirklich die Gefahren auch aufzudecken und auch die Menschen über die Gefahren aufzuklären, die halt Vorleute eben auch mit sich bringen. Logischerweise. Ja, Dirk, dann würde ich sagen, so wie immer, wenn es was Neues zu dem Thema gibt, das Krähennest ist immer gerne bereit. Und ich würde sagen, wir sind ja hier auf dem TDPA. Ich wünsche noch einen angenehmen TDPA und sage einfach viel Spaß. Bis dann. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de. We'll be right back.